Was sind dezentrale Ledger-Technologien oder DLTs? Ein dezentraler Ledger ist eine digitale Datenbank, welche von einer Gruppe von Leuten abgespeichert und in regelmäßigen Zeitblöcken auf dem gleichen Stand gehalten wird. Ein Ledger ist nichts anderes als eine Datenbank, die Informationen enthält. Ein zentraler Ledger wird demnach von einer zentralen Partei geführt, welche die Kontrolle über die enthaltenen Informationen besitzt und somit allein bestimmen kann, was darin gespeichert wird oder nicht. Wie schon zuvor erwähnt, ist ein zentrales System meist effizient, schnell und kostengünstig. Doch ergibt sich zwangsläufig das Problem der Zentralisierung und damit des Vertrauens durch zu viel Macht. Beim dezentralen Ledger hingegen werden die Informationen in der Datei nicht von einer einzigen Person oder Firma kontrolliert, sondern von allen Teilnehmern als Gemeinschaft. In einer zentralisierten Datenbank sind zwei sich widersprechende Fakten schon deshalb ausgeschlossen, weil es per Definition nur eine einzige Partei gibt, welche die Datenbank überhaupt bearbeiten kann. Wer jedoch schon einmal in einer Gruppe gemeinsam an einem Word-Dokument oder in Google Docs gearbeitet hat, der weiß. Es ist deutlich schwieriger, eine Datenbank auf einem einheitlichen Stand zu halten, an der mehrere Leute herumfuschen können. Dafür braucht man sich als Nutzer aber nicht auf eine einzelne Person zu verlassen. Damit es bei einem Datenupdate in einem dezentralen System nicht zu Missverständnissen kommt, wird ein dezentraler Ledger nicht einfach beliebig abgedatet, sondern die Updates folgen bestimmten Regeln. Die bekannteste dezentrale Ledger-Technologie ist die der Blockchain. Und hier funktioniert das Updaten der dezentralen Datei dadurch, dass sich die Teilnehmer einer Gemeinschaft in regelmäßigen Zeitblöcken darüber abstimmen, was in diesem Zeitblock von zum Beispiel 10 Minuten passiert ist und was nicht. Wenn sich die Mehrheit der Gemeinschaft auf den neuen Dateneintrag geeinigt hat, wird dies als Informationsblock in der Datei festgehalten und an den vorherigen Informationsblock der Datei angehängt. Dies geschieht, indem, vereinfacht gesagt, der letzte Eintrag des vorherigen Blocks zugleich der erste Eintrag im nächsten Block ist. Im Englischen spricht man davon, dass ein Block kryptografisch an einen anderen gechained, also gekettet wird. Daher der Ausdruck Blockchain oder auf Deutsch Blockkette. Nachdem jeder Teilnehmer die Datei bei sich selbst gespeichert hat, weiß auch jeder, welcher Konsensus kreiert worden ist. So könnte kein Teilnehmer einen anderen betrügen und zum Beispiel die Vergangenheit verändern. Auch ist es unmöglich, jemandem etwas wegzunehmen, was die betroffene Person einmal bekommen hat. Die Blöcke sind unweigerlich aneinander gehängt und dadurch unveränderlich. Denn sobald man einen Block ändert, zerbricht ein Glied der Kette und damit ist die gesamte Blockchain kaputt. Konsensus in einer Blockchain kann nur dadurch verändert werden, indem man die gesamte Gemeinschaft austauscht und sich die neue Gemeinschaft auf einen neuen Konsensus einigt. Je mehr Teilnehmer deshalb eine Gesellschaft hat, desto unwahrscheinlicher ist dies. Eine Blockchain ist also nichts anderes als einer der möglichen Wege, in der digitalen Welt Konsensus dezentral zu erzeugen. Es gibt jedoch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel einerseits ein Netzgeflecht in einem Tangle oder andererseits ein Hashgraph, der auf Tratsch und Klatsch basiert. Wir werden diese Konzepte in den nächsten Kapiteln noch genauer betrachten. Doch möchte ich dir vorerst einen groben Überblick über das grobe Konzept der Blockchain geben, bevor ich anschließend tiefer ins Detail gehe. Wenn wir nun zum nächsten Punkt übergehen, so stellen wir uns die Frage, was denn genau in einer solchen dezentralen Datenbank abgespeichert wird. Hier kommen wir zu den unterschiedlichen Blockchain-Anwendungen.